Erster Jahwe war für Israel da. Das Volk Israel soll das sagen. Zweiter Jahwe war bei uns. Das war gut. Menschen waren gegen uns. Dritter, die Menschen waren sehr wütend. Sie wollten uns lebendig fressen. Vierter, die Gefahr war wie viel Wasser. Das Wasser wollte uns bedecken. Fünfter, das wilde Wasser war sehr stark. Es war über uns. Sechster, wir danken Jahwe. Er hat uns gerettet. Die Feinde haben uns nicht gefressen. Siebter, wir sind frei wie ein Vogel. Die Falle ist kaputt. Wir sind jetzt frei. Achter, Jahwe hilft uns. Er hat den Himmel und die Erde gemacht.